Dann in den letzten Tagen werden wir auch Gelegenheit haben zu persönlichen Interviews und in der Meditation einfach, es ist sehr wichtig, dass man weiß ungefähr, was zu tun ist und wo man ist. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Sonst Chaos. Wir haben alle andere Erfahrungen, ne? Einige von uns eben schon sehr lange, einige von uns sind Anfänger. Ne? Und jetzt, wir haben erklärt die Meditation über Atmen. Wir haben erklärt die in den Sendungen, auch die verschiedenen Stufen von Progress waren Sie dabei, ja, etwas zu teilen. Und damit wir das anwenden können, wir können das wiederholen und in den persönlichen Interviews, dann werde ich vielleicht, je nachdem, wo man ist, dann etwas mehr erklären können. Jetzt, diese Meditation über Atmen ist allgemein, fast also besonders in den Theravada-Ländern. Und auch eigentlich in Zen, ne? Man fängt damit, ne? Und es gibt sehr gute Gründe dafür, das habe ich schon erklärt. Und jetzt die Techniken über Atmen-Meditation gibt es viele, viele, viele, viele. Ja? Und für die Anfänger natürlich diese Meditation, wie es in der Theravada-Tradition geübt ist, ist sehr günstig. Ich glaube, Dagi macht das. Ne? Du konzentrierst dich hier. Ja? Das ist, wo konzentrierst du dich, wenn du über Atmen meditierst? Oder? Also unterschiedlich, also Atmen ist schon ein Anker, der Anker. Und dann versuche ich meinen Geist immer im Jetzt sozusagen. Also immer wenn ich merke, dass ich abschweife, komme ich wieder zurück zum Atmen. Und Wo ist dann dein Objekt hier oder hier oder mein Objekt ist also eigentlich überall. mehr nach außen, also das waren jetzt zum Beispiel die Blumen, also so habe ich die Blumen und dann Naja, kannst du dann dann hast du dann zwei Objekte. Das ist natürlich gut, aber da kommt man nicht zu tiefer Konzentration. Wir können uns nicht über zwei Objekte gleichzeitig konzentrieren, wenn wir tief in Konzentration eingehen möchten. Das ist natürlich sehr gut, ne? Diese im täglichen Leben eigentlich, man, es ist sehr vorteilhaft, sich an Atmen erinnern und das immer im Hintergrund halten und sehen, wenn sich die verschiedenen Körper- und Geistsituationen ändern. Es wird auch reflektiert an der Qualität von Atmen. Das haben wir erklärt. Aber wenn man möchte, dann tief in die Konzentration eingehen, dann soll man sich eben die Aufmerksamkeit auf ein Objekt, nicht auf zwei oder drei Objekte gleichzeitig. So, natürlich kann man Achtsamkeit üben, in Gegenwart bleiben, aber diesen Yoga-Erfahrungen, dann brauchen tiefere Konzentration als das. Das sagt nicht, dass es nicht nützlich ist. Es ist sehr nützlich für das tägliche Leben. Aber wir sitzen so lange nicht, damit wir nur tägliches Leben besser führen können. Aber wir sitzen auch, dass wir etwas von Yoga lernen. Und wenn man etwas von Yoga lernen möchte, dann soll man bei einem Objekt bleiben. Wenn man bei einem Objekt bleibt, dann was macht die Konzentration? Hat Anita darüber gedacht? Was ist die Funktion von Konzentration? So wie man kann es vergleichen mit einer Lupe. Was man unter Lupe sieht, wird größer und klarer. Ja? Wenn man gute Konzentration hat, ist es wie ein Mikroskop. Kann man eine Zecke so groß machen wie ein Haus, ja, mit der Konzentration. Innen, wenn es mentale Bild wird, nicht draußen, das ist schwer. Aber wenn es mentale Bild wird, man kann es vergrößern, verkleinern. Und diese Fähigkeit ist da. Aber nur, wenn die Konzentration gut ist. Und wie weiß man, dass diese Konzentration so wichtig ist? Wenn man sich immer konzentriert an etwas, auch im Körper, dann wird diese Wahrnehmung von der Sache, an die man sich konzentriert, wird immer klären. Das heißt dann, so übt man Einspitzigkeit des Geistes. Einspitzigkeit des Geistes heißt nicht, dass man nur glotzt auf ein kleines Objekt, aber dass man nicht von anderen Objekten beeinflusst wird. Das ist dann Bedingung für Einspitzigkeit des Geistes. Einspitzigkeit des Geistes kann man eben auf leeren Raum auch. Das heißt nicht, dass es wörtlich heißt, dass man der Geist ist, man verkleinert, man sich fokussiert. Aber das heißt, dass man sich nicht von anderen Objekten beeinflussen lässt. Und das in diesem Sinne, Achtsamkeit ist die Grundlage, aber nur die Grundlage. Aber Achtsamkeit ist nicht genug, um Einspitzigkeit des Geistes zu üben. Ja? Wenn ich Achtsamkeit übe, sehr, sehr wichtig, wichtigste Grundlage, dann auch bin ich bewusst von anderen Objekten, aber die stören mich nicht. Wenn ich nicht achtsam bin, alles kann mich stören. Jetzt gab es eine Eule draußen, hast du gehört? Tschu, sehr schöne Geräusche. Dann man hört, das ist kein Problem, aber man denkt nicht. Wenn man hört und denkt nicht, dann alles, dann passiert drinnen. Nichts passiert draußen, aber man ist bewusst von draußen. Aber in tiefer Meditation, was draußen, was es gibt, dann ist man ist davon isoliert. Das heißt dann, wenn man Einspitzigkeit des Geistes übt, braucht man zwei Isolierungen. Hat man nicht bessere Übersetzung. Auf Sanskrit sagt man Viveka, ja? Viveka, und dann Sanskrit-Wort zu Vich, was heißt trennen. Damit man Shamatha meistert, wie der andere Aspekt, braucht man zu üben zwei Sorten von Viveka. In Sanskrit Viveka heißt trennen, Isolierung, aber heißt auch Weisheit. Unterscheiden vielleicht. Auch unterscheiden. Ja, deswegen dieses Wort hat viele Bedeutungen. Wenn man unterscheidet, man auch trennt. Und deswegen Viveka heißt auch Weisheit. Wenn man auf europäische Sprache übersetzt, dann hängt die Bedeutung von dem Kontext. Ja? Der Kontext ist trennen, unterscheiden, isolieren. Ne? Und in Yoga, diese Bedeutung von Isolierung ist die wichtigste. Und indem man mit Shamatha-Meditation meistern möchte, lernt man zwei Sorten von Viveka, von Isolation. Erst ist körperliche Viveka. Körperliche Viveka heißt in Yoga auch Pratyahara, dass der Geist sich zurückzieht auf sich selbst. Das heißt Kaya Viveka, körperliche Isolierung. Die Voraussetzung für körperliche Isolierung ist, dass die Körperlage ist stabil, ne, und gemütlich. Man braucht nicht zu viel zu kämpfen. Wenn man krumme Körper hat, so wie ich, dann sitzt man auf dem Stuhl, ist auch, aber die Wirbelsäule gerade, und dann, man widmet sich nicht den fünf Sinnen, man widmet sich dem Geist. Das heißt körperliche Isolierung. Ja? Körperliche Isolierung ist dann Voraussetzung für geistliche Isolierung. Einspitzigkeit ist geistliche Isolierung. Das heißt, dass außer dem Objekt der Meditation, das immer zum mentalen Objekt wird, ne? Wenn man über Atmen meditiert, wie wird man bewusst von Atmen? Über Körperbewusstsein und Geistbewusstsein. Ja? Körperbewusstsein ist dumm, vollkommen dumm. Aber es kann unterscheiden, hart, weich, schwer, aber dumm. Es kann damit gar nichts machen. Was wer damit was macht, ist dann mentale Bewusstsein. Und unsere Qualität von unserer Erfahrung ist bedingt durch geistliche oder mentale Bewusstsein, das Grundlage ist für körperliche Bewusstsein, visuelle Bewusstsein, alle fünf Sorten von Bewusstsein, ja? Habe ich mich klar ausgedrückt? Wie geht, meine Frage wäre jetzt in dem Zusammenhang, wie geht man um mit Schmerz, wenn ich mich konzentriere auf den Atem? Na, Der wunderbar, Schmerz ist sehr wichtig. ein körperliches, dann geht der Geist auf einmal, springt er zu dem Schmerz. Und dieses Springen, das habe ich jetzt Wunderbar, das beim haben letzten wir Mal alle. Wenn Sie richtig lange sitzen, es wird bestimmt gefühlt. kommen. Ja. Und wie kann man das vermeiden? Durch Durch Meditation. Und was ist Meditation? Shamatha Vipassana. Wenn Shamatha klar ist, dann alle diese mentale Objekt von Shamatha ist immer mentale Objekt. Ne? Mentale Objekt ist im Vorgrund und die fünf Sinnen gehen in den Hintergrund. Wenn fünf Sinnen sind im Vorgrund, mentale Bewusstsein ist im Hintergrund, dann ist Affegeist. Ja, aber wenn der Schmerz kommt und der ist so stark. Na, weil die Konzentration nicht so tief ist. Ja, Wenn die das. Konzentration tief ist, dann, wenn es so ist, dann was macht man? Man muss sich irgendwie helfen, das machen sie auch. Dann ändert man die Körperlage, Ja. macht man sich mehr gemütlich oder sitzt man auf dem Stuhl und man versucht nicht, an was sie denken, das wird zu klarem Objekt. Ja, Wenn das ist sie denken an Schmerzen, dann ist das umso Objekt. mehr, umso mehr Ja. Schmerzen werden sich merken lassen. Das ist ja Okay. klar. Ja, das habe ich auch gespürt und erfahren. Und dann für mich bedeutet das einfach ja weiter dranbleiben, also weiter üben und dann wird es morgen, übermorgen vielleicht ein bisschen besser mit der Meditation, wie Konzentration. alles im Leben, ist eine Gewohnheit. Wenn Sie an tiefe Konzentration gewöhnt sind, dann automatisch gehen die anderen fünf Sinnen in den Hintergrund. Und wenn Sie nicht an Meditation gewohnt sind, dann sind Sie immer in einer Situation, dass Sie mit dem Schmerz zu kämpfen haben. Ja? Ja, die Theorie verstehe ich sehr gut. Und wenn Sie mit dem Schmerz zu tun haben, immerhin, Sie haben zwei Möglichkeiten, Shamatha und Vipassana. Aber Vipassana wird nicht funktionieren, wenn Shamatha nicht da ist. Wenn man Vipassana anwendet, jetzt in Nepal werde ich einen Kurs haben über die Vier-Elemente-Meditation. Dann meditiert man diesen Schmerz in der Tat, wenn man das nicht als Schmerz betrachtet, aber als unmittelbare Empfindung. Dann ist nur Empfindung von Härte, von Wärme, von Vibration. Und alle diese Empfindungen sind im Prozess von Wandeln. Wo an der Stelle, wenn Sie sich gut konzentrieren, an der Stelle, wo Sie Schmerz haben, Sie können dann, wenn Sie sich tief konzentrieren, dieselbe Stelle wird dann Stelle von Vibration und von Wärme und alle diese Eindrücke ändern sich sehr schnell. Soll ich eine Geschichte erzählen? Ja. Was Ja. interessant ist, ne? Als ich in Sri Lanka lebte, ne? Meine ersten Jahre als Bhikkhu, ne? 5 Jahre war ich in Sri Lanka und da immer, indem ich nach Colombo musste, mein Visa zu verlängern und so, dann in Colombo habe ich einen Mann getroffen, zufällig in German Dharma Dutta Society. Das hat ein sinhalesischer Kaufmann hat in Berlin ein Haus gekauft und dort Mönche eingeladen und hat angefangen so buddhistische Missionen. Und das ist in Frohnau, West-Berlin damals. Jetzt bleibt es immer da. Aber ich glaube, es ist nicht so aktiv. Und als ich nach Europa kam, ich habe dort auch gewohnt, ein bisschen. Immer, wenn ich was zu erledigen hatte, dann habe ich dort gewohnt. Und in Sri Lanka, in diesem German Dhammaduta Society, habe ich einen alten Mann getroffen, der war ein Arzt. Ich war damals vielleicht gut über 50, fast 60 Jahre alt. 50 Jahre, das war schon vor 30 Jahren. Die Zeit fließt. Und da dieser Mann, der war so 80, um 80, und er hat mir gesagt, er war ein Chirurg und er hat den berühmten deutschen Mönch, Jnana Tilaka, haben Sie vielleicht von ihm gehört. Er hat viele Bücher geschrieben und er war sozusagen vielleicht überhaupt der erste europäische Mönch. Schon vielleicht Anfang vom 20. Jahrhundert ist er ausgewandert nach Sri Lanka. Erst war er in Indien und dann Sri Lanka. Er war ein großer Gelehrter, sehr bekannt, hat für Pali und Sanskrit alles gelernt und auch diese Island Hermitage Insel, wo Ayakema gelebt hat und so alle Jnanaponika dort gelebt hat und die meisten westlichen Mönche, die dann haben dort gelebt. Island Hermitage, ich nicht, aber habe ich besucht. Sehr berühmter Ort in Süd-Sri Lanka. Und der Jnana Tilaka hat das gegründet und indem er sehr großer Gelehrter war und auch ein sehr guter Yogi, wurde er bekannt. Und in Sri Lanka ist er anerkannt als Staatsschatz. Ja? Das ist diese Anerkennung sehr wenig Mönche haben. Und als er gestorben ist, hatte er Staatsbeerdigung und so weiter. Und sogar der Präsident war dabei. Das war irgendwann in den 60er Jahren. Und der Chirurg hat ihn operiert. Ja. Er hatte sehr schlechte Verdauung, kein Wunder, wenn man als Mönch lebt, man isst, was die Leute geben. Dann, er hatte sehr schlechte Verdauung und ein Teil von deinem Darm musste er entfernen. Er war verdorben oder was weiß ich. Dann, er hat ihn operiert, er musste den Bauch öffnen und so. Und der Jnana Tilaka wollte nicht Anästhesie. Anästhesie. Er sagte, nein, nein, ich will keine Anästhesie. Ich möchte üben und versuchen, das mit Vipassana. Und dann hat er gesagt, aber das ist nicht, das ist Gesetz. Widrig, ja, das können wir nicht machen, sonst kriege ich Ärger. Und dann er hat gesagt, okay, ich verstehe, dann geben Sie mir nur lokale kleine Anästhesie. Ne? Dann er hat seinen Bauch geöffnet, und dort geschnitten und so, und er hat so geguckt, und meditiert, ja. Wie hat er das gemacht? Wie hat er das geschafft? Was denken Sie? Er hat so gut Vipassana gelernt, dass er spürt nicht, das gehört mir, das bin ich. Aber er betrachtet nur diese unmittelbare Empfindungen, ja? Und lass los. Dann er, die ganze Operation, er hat das auch genäht, er hatte so geguckt, hat er gesagt. So gut war er in Meditation, in Vipassana. Ja. Es ist für uns schwer zu glauben und es ist kein großer indischer Yogi, es ist ein deutscher Mönch. Übrigens, es ist auch, ich habe gehört, dass dieses Symbol Hakenkreuz, ja, was die Nazis hatten, die haben ihn gefragt, was für ein Symbol. Und er hat gesagt, das ist das Symbol für Harmonie. Und dann haben sie das umgekehrt gemacht. Ja, und dann wird es Symbol von Nazi-Bewegung. Die Nazis waren sehr beeindruckt von Yoga und von solchen Sachen. Aber die wollten das benutzen für andere Zwecke, nicht für. Also auf jeden Fall, wir reden nicht über solche Sachen. So alles kann man machen, wenn man gut in Meditation ist. Aber die Voraussetzung ist, das ist vor Gericht und das ist Shamatha. Ja, egal, ob man chinesischer Buddhismus lernt, tibetanischer Buddhismus lernt, Theravada lernt, diese tiefe Shamatha ist die Basis. Grundlage, warum? Indem man sich nicht an die Sinnenobjekte orientiert und nimmt man den Geist nach innen. Wenn man den Geist nach innen nimmt, dann alles wird zu mentalen Objekten. Und die mentalen Objekte sind viel weicher und stabiler als die äußeren Objekte. Das Normale weiß man nicht. Man denkt, dass alles stabil ist, nichts wirklich bewegt sich, solange man nicht tief meditiert. Wenn man tief meditiert, dann sieht man die Geschwindigkeit des Geistes und die äußeren Objekte, dann nimmt man wahr mit dieser Geschwindigkeit des Geistes. Und dann ist es ganz andere Erfahrung. Diese äußeren Objekte und Geist kann man nicht trennen. Es sind nicht zwei verschiedene Prozesse, wie früher die Leute geglaubt haben. Und die Wissenschaft hat sogar jetzt Tendenz, das zu trennen, ne? Äußere Objekte, innere Objekte. Aber in der Tat kann man nicht trennen. Das wussten die in indische Philosophie, chinesische Philosophie vor 5000 Jahren. Es war allen klar. Aber mit Wissenschaft und Sieg der Wissenschaft in Europa über Religion, dann erste Prinzipien waren, Natur ist etwas tot und der Geist ist etwas lebendig. Ja? Und so, man kann in der Natur alles machen, was man will. Wichtig ist der Geist. Ja? So war die Meinung im 18. Jahrhundert und so. Der Kant war viel schlauer. So, die kartesianische, der war sehr klug, Descartes, aber in Descartes hat beeinflusst moderne Philosophie, alles praktisch. Und das Prinzip ist, dass außen ist eine Sache und innen ist eine andere Sache. Ja? Und die zwei sozusagen sind wie zwei Uhren, die arbeiten auf andere Prinzipien. Was vollkommen Unsinn ist, natürlich. Auf jeden Fall, wenn der Geist sich isoliert von äußeren Objekten, das ist auch, man kann bewusst sein in Achtsamkeit von äußeren Objekten, aber man widmet sich nicht den äußeren Objekten. Ja? Das ist Achtsamkeit. Das ist die Grundlage für Shamatha und Vipassana auch. Aber dann, wenn der Geist ist isoliert, dann die Bilder des Geistes ist alles, was man erlebt. Auch Geräusche, die Eule draußen und so wird, so wie Bild des Geistes. Man nimmt es nicht wahr als etwas außen. Ja, in tiefer Konzentration diese Trennung von außen und innen irgendwie geht weg. Ja, Ja. das ist für mich, ich sehe das als Anhaftung. Wenn ein Geräusch von außen ist, ich nehme es wahr, aber ich hafte nicht an. So, das ist Achtsamkeit. Und Aber mit dem Schwarz versuche ich das auch, aber das gelingt mir nicht so leicht. naja, Das gelingt mir nicht so leicht wie jetzt mit einem Geräusch von außen. man soll nicht enttäuscht sein, natürlich. Das dauert, alles dauert, was wahr ist. Was Okay. Unsinn ist, lernen wir sehr, sehr schnell. Ja. Okay, auch ein Tipp. Fällt das ein? Dann glaube ich die Antwort. Dann die Konzentration, die Voraussetzung für Konzentration, dass der Geist sich zieht zurück, ja, geht wieder nach Hause sozusagen. Und dann erlebt man alles ein bisschen anderes. Und wenn man tief in Konzentration geht, das heißt Geistisolierung. Citta Viveka. Citta ist Geist. Viveka, Isolierung hier. Und Isolierung ist auch mit Unterscheidung verbunden. Und diese innere Isolierung heißt, dass der Geist nimmt praktisch nichts anderes wahr als Meditationsobjekt. In unsere, ich habe mich so lange mit Meditation beschäftigt, aber in unsere Erkenntnisstufe dieser Objekte, auch wenn wir nicht so schlecht sind in Meditation, man kann nicht sagen, dass man wirklich gut ist. Wenn man wirklich gut ist, dann, so wie Buddha, dann hört man nichts, spürt man nicht und ist man völlig nur im Geiste. Das ist, solange wir nicht uns 4 Jahre lang einer Hütte oder Grotte zurückziehen und mit niemandem reden. Ich habe in Tibet erlebt, zum Beispiel. Es gibt noch heute sogar in China, ja, ich habe getroffen jemanden, der schon 30 Jahre in vollkommener Isolierung lebt und niemanden sieht. Wir bringen ihm nur Essen. Und der Rinpoche, den ich in Lhasa getroffen habe, ich habe mit ihm gesprochen über Yoga und so, ob es noch jetzt so tief praktiziert wird. Sicher in unserer Tradition, Kagyu, ja. Es gibt Lamas, die eben 20 Jahre in Dunkelheit, 30 Jahre in Dunkelheit. Dann habe ich gesagt, und kann man sogar sowas sehen? Und er meinte, naja, er war der Sohn von dem Hauptgelehrten von Kagyu in Lhasa. Dann er sagte, okay, du bist ein Mönch, dann ich bringe dich zu einem Kloster, wo sie so lange dann meditieren. Und das war in den 90er Jahren. Damals in China konnte man noch reisen. Aber brauchte man auch immer Erlaubnis, dass man so und so, man musste immer genau beschreiben, wo man besuchen möchte. Und dann mit Erlaubnis konnte man besuchen. Ich hatte kein Erlaubnis. Und in China, schon damals in Tibet, jede Brücke gab es Armee. Ja? Aber die haben, das war vor diesen Unruhen in 90, 99, haben sich in Brand gesteckt, viele Lamas. Ja? Das war vorher. Vorher war es ziemlich frei. Dann, sie haben mich gesteckt unter den Sitzen. Und die Lokalen, die können, die kontrollieren nicht. Nur die Weißen, die sehen ein bisschen nicht einheimisch, nicht wie Chinesen oder wie Tibetaner, dann die kontrollieren sie über die Einheimischen. Damals haben sie überhaupt nicht kontrolliert. Heutzutage auch bleiben. Und dann fahre ich ungefähr 100 etwas Kilometer aus Lhasa zu einem entlehnten Ort und dann der bringt mich zu einer Hütte. Und diese Hütte dann ja, redet, ich verstehe nicht Tibetanisch, er redet mit dem Lama und erklärt etwas. Und dann sagt er kann nicht, er redet nicht, aber er kann dich segnen, damit du später, wenn du tief meditieren möchtest, segnen hast. Dann er kam, in der Dunkelheit, so scheinende Gesicht, nicht gesucht. Nicht die Augen wirklich geöffnet, so ein bisschen, und hat mich gesegnet auf tibetanische Tibetanisch. Ich habe gespürt, also seine Energie sehr stark, und dann wieder hat er zugeklappt. Und schon 30 Jahre hat er gesagt, er bekommt einmal pro Tag Essen. Und lebt er dann bis tot. Es ist schwer zu glauben, aber es gibt immer so was. Tibet. Tibet ist ein besonderes Land. Dann, wenn man so meditiert, dann ich bin überzeugt, es ist möglich, dass man vollkommen die Sinnen schneidet ab. Es gibt noch Leute, die so wie Buddha damals, diese, aber wir gewöhnliche Menschen, das ist nicht möglich. Aber wenn wir bessere Konzentration haben, die fünf Sinnen, dann sind nicht mehr deutlich und stören nicht mehr. Und die äußeren Einflüsse sind so wie von innen irgendwie. Es ist nicht mehr so streng getrennt. Und das heißt dann mentale Körper. Die Yogis leben im mentalen Körper. Und dieser mentale Körper, dann lernt man zu dominieren. Sogar manche Leute glauben, dass der Jesu hat sowas in Kaschmir gelernt, wie man heißt Manomaya Kaya. Manomaya Kaya. Wenn du Manomaya Kaya hast, dann wird es dir nicht mehr stören. Aber das dauert eine Weile. Und dann eigentlich, wenn man sich versenkt in das Objekt, dann hat man so wie ein klares Gefühl von Manomaya Kaya. Und mit dieser Erfahrung kann man sehr gut arbeiten, ne? Mit Vipassana und mit alles, ja. Und das alles kann man auch mit Atmen trainieren, diese Manomaya Kaya. Deswegen wollte ich heute erklären, die verschiedenen Techniken über Atmen. Was ich gelernt habe, was es die meisten Theravada lernen, ist, dass man sich konzentriert, so wie Dagi, auf obere Lippe oder auf Spitze der Nase. Und wenn es nicht geht, dann erst zählt man Atmen, Ziege, ich habe erklärt, ja. Und wenn zum Beispiel die Tibetaner lehren, wenn man 21 Atmen, Ziege, bewusst ohne Gedanken klar erfahren kann, kann man dann diese Aufmerksamkeit auf Geist lenken, allmählich lenken. Dann, aber das ist, ich glaube, schwer. Man sollte noch tiefer Meditation üben, tiefer Shamatha üben, damit es so nicht zu viel von anderen Störungen gibt. Und deswegen ist es gut, zum Beispiel in Taiwan hat mich der Zen-Meister beantragt, dass ich Anapana übe, bis diese mentale Bild von Atmen klar erscheint. Dann benutzen Sie die nicht-dualistische Techniken, also die Silent Illumination und so weiter, Koan und so weiter, damit Sie dann mit Einsicht verstehen die illusorische Natur des Denkens. Dann versenkt man sich tief in Nichtdenken und betrachtet man Denken als Traum. Ja? Und es ist wirklich Traum da. Wenn Denken wird zu Traum, dann wird man nicht von Denken gestört. Und dann wird man auch nicht von Traumen gestört, weil Traumen ist auch eigentlich nur Fortsetzung von mentalem Bewusstsein. Und diese Fortsetzung von mentalem Bewusstsein in der Tat, wenn man tief, tief meditiert, ist nicht wirklich. Das gehört einem unwahren Ich, mit dem wir uns identifizieren. Deswegen ist es sehr günstig, dass man dann Konzentration zu Vipassana anwendet. Und durch Vipassana dann eben erfährt man die illusorische Natur des Denkens. Das heißt nicht, dass man nicht denkt, aber man nimmt immer weniger und weniger diesen Denkenprozess als etwas Wahres, was man festhalten kann. Ja, ist das nicht auch gleichzeitig die Leerheit auf etwas besser Leerheit erfahren? ist das, was erklärt die eben die nicht-dualistische Meditation. Nirvana ist auch Leerheit Ja. und Nirvana in dieser Tradition gehört dem Geist, das sich nicht bewegt. Und wenn der Geist sich nicht bewegt, obwohl wir denken, dass es was anderes ist, es ist dieser Geist, der sich nicht bewegt, hat schon sozusagen Vorspeise für Nirvana. Das ist nicht dualistische Tradition. Dieser Geist, der sich bewegt, man immer betrachtet als ein Traum oder als der zweite Mond oder als viele, viele Beispiele, als Echo in dem Tal, als etwas, was in der Realität keine Realität hat. Und genauso Nirvana ist von Definition etwas, was man nicht anhalten kann. Deswegen ist es Nirvana. Nirvana heißt, es kann nicht Objekt von Nichtwissen sein. Nirvana ist Nirvana, indem es nicht Objekt von Nichtwissen ist. Aber wenn wir nicht denken, dann wir sehen nicht Objekt von Nichtwissen. Wenn wir anfangen von Denken, da ist der Objekt von Nichtwissen, mit dem wir uns identifizieren als etwas, was uns gehört, was wir sind und so weiter. Und Normalerweise kommt man zu dieser Ansicht, wenn man, so wie ich, Theravada übt, wenn man sich entsetzt von Vergänglichkeit. Ja. Die Vergänglichkeit, wenn Konzentration da ist, wird so geschwindig, so, dass man, der Geist wendet sich weg von Vergänglichkeit. Aber in nicht-dualistischer Meditation passiert dasselbe, aber der Geist wendet sich vom Denken selbst, indem er sich nicht mehr mit Denken identifiziert. Die Freiheit, genauso wie in unseren Religionen, die Freiheit kommt von Nirvana oder von Gott oder wie man immer es gehabt. Wir sind vollkommen sozusagen, wie der alte Spinoza sagt, wir sind Automaten. Alles sind nur Gewohnheiten. Aber die wahre Freiheit kommt von dem Geist, der sich nicht bewegt. Und dieser Geist, was sich nicht bewegt, heißt in der nicht-dualistischen Tradition, in China, in Tibet, heißt der wahre Geist. Jenshin, genauso in Tibet. Ich habe vergessen das Wort. Dieser wahre Geist, zum Gegenteil zur Theravada-Tradition, man soll von Anfang an darüber meditieren. Ja, das ist Mahayana. Von Anfang an, der wahre Geist ist mit uns, aber statt uns mit dem wahren Mond zu identifizieren, wir identifizieren uns mit dem zweiten Mond, sagen die Chinesen. Ja? Mit dieser Reflexion von dem, ja, diese Wahrheit entsteht sozusagen unsere Wahrheit durch Gedanken. Und die Gedanken, sie entstehen von dem wahren Geist, der sich nicht fangen lässt. Ja? Und dieser wahre Geist hat nicht Kontinuität. Der Geist, das mit Gedanken verbunden ist, mit unseren Gewohnheiten, die Bilder schaffen, ist damit verbunden. Jetzt aber, das wird alles nur Theorie, solange wir nicht Konzentration haben. Dann üben wir Konzentration. Ilona ist sehr tüchtig damit. Üben wir Konzentration, wenn du meditierst über Atmen oder einfach über Geist schon. Erst Atmen ist Einstieg und dann geht es aber, das geht dann so spielerisch, automatisch. Das ist so, ich kann es nochmal schlecht erklären, das geht dann automatisch. Ich kann es einfach nicht in Worte fassen. Wenn ich die höre, ist alles klar, aber ich kann es dann manche Sachen nicht in Worte fassen. Das ist okay, kein Problem. Ich könnte jetzt, also ich könnte. Ja, ich verstehe, was du Du weißt, was ich meine. meinst. Das geht alles so, das geht eigentlich automatisch. Eigentlich, das ist Ja, so, Gewohnheit schon. ja, das ist so spielerisch, das ist so Das ist leicht. So, nicht mehr, ich nicht mache mehr. eigentlich gar nicht, geht so ganz automatisch, geht es eigentlich. Also der Geist, der weiß den Weg. So denke ich, die innere Wahrheit, die weiß den Weg dann. Man hat Vertrauen und dann irgendwie geht es so spielerisch eins rüber. Ja, du hast schon die Nundros geübt und so. Ist auch gut. Ist sehr gut zum Geist. Also ich finde es genial. Also ich war am Anfang sehr skeptisch. Ich wollte eigentlich gar nicht machen. Ich dachte, okay, die Nonne, ich mache es halt. War so Zulerner. Und jetzt bin ich aber total begeistert. Es bringt was. Also es bringt wahnsinnig was. Also mir hat es echt sehr viel gebracht. Ja, dann ist diese Unterscheidung zwischen Geist und Atmen und alles wird so Ja. jetzt alles zusammen. Genau. Und das ist dieser mentale Körper, worüber ich gesprochen habe. Und dieser mentale Körper kann man entweder, so wie ich das gelernt habe, durch verschiedene Stufen von Konzentration oder einfach Einsicht, dass diese, wenn Gedanken kommen, ist illusorischer Geist. Und dann der Geist vertieft sich in sich selbst. Und dann diese Bewegung des Geistes wird immer wie sozusagen Echo irgendwie. Echo im Tal, das nicht mehr Eindruck macht, wirklich. Ilona macht Fortschritte sehr gut. Danke. Habe auch einen guten Lehrer. Nur du, ich nicht, nur Naja, ich bin nicht schlecht in Theorie, aber in der Praxis habe ich viel, viel zu lernen, zu viel. In diesem Leben schaffe ich es nicht. Okay, auf jeden Fall. Es macht Spaß, immer Anfänger zu sein. Und wichtig ist dann, dass man hat irgendwelche klare Technik, bei der man bleibt und die man meistert. Ja? Ist egal, was man für ein Meditationsobjekt nimmt. Zum Beispiel in dieser Sakya-Tradition, sie nehmen als Meditationsobjekt grüne Blätter. Von Theravada Denkweise ist vollkommen Unsinn, weil man kann nicht in Versenkung gehen auf grüne Farbe. Unmöglich. Sie können ganze Leben versuchen, aber sie gehen nicht in Vertiefung mit grüner Farbe. Sie brauchen entweder weiße Farbe oder rote Farbe oder schwarze, blaue Farbe oder gelbe Farbe. Diese vier Farben sind günstig für Versenkung. Andere Farben, sie können solche Farben ganze Leben betrachten. Das hilft natürlich. Sie können sich konzentrieren, aber der Geist senkt nicht hinein. Das sind Geheimnisse des Geistes, das man lernt. Es gibt Objekte, die günstig sind für Versenkung des Geistes. Es gibt Objekte, die nicht günstig sind. Aber die sind sehr günstig für diese nicht-dualistische Tradition. Man will nicht, dass der Geist sich senkt, aber man will, dass der Geist stabilisiert ist. Ja? Und wenn der Geist stabilisiert ist, dann fangen Sie an zu meditieren über diese subtile Energien im Körper, ne? So wie was Dorpo Tulku lehrt. Ne? Und für diese Energien, dann braucht man ganz andere Aufmerksamkeit auf Atmen. Und wie fängt man damit? Indem man, so wie in Yoga, die tibetanische Tradition, teilweise auch die chinesische Tradition, ist sehr eng mit Yoga verbunden. Die Theravada-Tradition hat sehr, sehr negative, alles was Hindu ist, sie sind sehr, sehr sozusagen skeptisch und denken, dass es alles nicht im Sinne von Buddhismus ist. Ja? Und die denken, dass die Hindus oder die Yogis, sie können nicht wahre Erleuchtung erleben, sie können nicht Arahant werden, indem sie nicht diese auf dieselbe Weise üben. Das ist egal, jetzt interessiert uns es nicht. Wenn man dann Yoga üben möchte, dann fängt man an, nicht nur sich an Einatmen und Ausatmen zu konzentrieren, ich habe schon erklärt, aber Hauptobjekt wird diese Periode zwischen Einatmen und Ausatmen. In deinem Falle würde ich das nicht jetzt gleich tun, solange der Geist sich nicht stabilisiert. Ja? Auf was Dagi macht. Ne? Bevor ihr verreist, machen wir individuelle Interviews. Man muss sehr klar verstehen, was zu lernen ist und eine Technik nehmen, die man, dass man Vertrauen hat, dass man kann es meistern und weiter üben. Ja? Nicht gleich anfangen mit diesen subtilen Energien. Sie können sie etwas davon spüren, aber es wird nicht zu klaren Objekt, solange die Konzentration nicht gut ist. Von Qigong können Sie auch etwas nehmen. Und vielleicht sogar können Sie spüren ein bisschen die Energien. Ja, Ich gespürt habe das. ja. Das ist Anfang. Ja. Aber nur Anfang. Und es wird nicht stabil. Nicht stabil genug, dass Sie es dann im ganzen Körper wandern können. Es macht mir eigentlich auch Angst. Also ich merke dann, also so, also Alles wenn ich das Neue macht gespür, Angst. das macht Angst irgendwie und dann denke ich mir, oh Gott, und wie soll ich jetzt dann weitergehen oder denken oder ich, Dann also machen so, Sie so. das, Dann was denke ich, klar ist. so habe ich so das Gefühl, so, also manchmal habe ich auch das Gefühl, das ist toll, das fühlt sich gut an, das fühlt sich gut an, wenn ich so Glimpse habe, sozusagen, so einen kleinen so Schnupper. Aber irgendwie dann habe ich das Gefühl, so, oh nee, ich habe total Angst, jetzt weiterzugehen. Das ist so irgendwie so. Naja, am Anfang alles ist schwer. Und Ja. was unbekannt ist, wird sehr leicht Objekt von unangenehmen Gefühlen. Das ist normal. Stimmt. Jeder von uns ist da. Wenn Sie eine Yogini, eine Dakini werden, dann Sie freuen sich so wie Milarepa umso mehr Teufel, umso glücklicher. Aber wir sind noch nicht Milarepas. Man hat ja aber auch selber solche Fangen. Gestern hast du einen Film gesehen. Ja. Alles Unbekannt wird so mit etwas negativen Gefühl verbunden. Und die Kirche hat uns sogar so gelehrt, dass alles, was negativ ist, sie wollen nicht akzeptieren, sie wollen nicht sehen und wollen nicht damit zu tun haben. Und das ist eigentlich, was Yoga anbetrifft, ist Dummheit. Gut, dann auf jeden Fall, Unbekannt ist sehr, sehr faszinierend. Und umso mehr man von Unbekannten lernt, umso mehr wird man fasziniert davon. Das ist okay. Unbekannt ist wunderbar. Was bekannt ist, ist unsere Begrenzung. Und wenn man solche Einstellung hat, dann lernt man immer mehr und mehr von dem Unbekannten. Und dann das Leben ist ein bisschen anderes. So, jetzt wir wollen eine Methode, das klar ist. Dann bleibt man bei dem, was man ohne zu viel Anstrengung machen kann. Wenn man sich zu viel anstrengt, dann wird man sich nicht entspannen können. Solange man sich nicht entspannt, hat man keinen Zugang zu tiefer Konzentration. Darüber muss man klar sein. Tiefe Konzentration ist immer und Einsicht ist immer mit Entspannung verbunden. Dann am Anfang der Meditation immer entspannen und sehen diesen Körper als etwas, was nicht stören sollte. Die Lage des Körpers soll gemütlich sein und stabil. Und gemütlich ist alles relativ. Im Rahmen von unserer Bewusstsein gemütlich, ist nicht im Rahmen von einem Yogi, ist es alles, was wir führen, gemütlich. Ne? Aber im Rahmen von unserem Bewusstsein muss man sich gemütlich machen. Ne? Besonders wenn man älter wird, so wie wir ältere Generation, je älter, desto ungemütlicher der Körper wird. Dieser Prozess kann niemand vermeiden, nicht mal der Buddha. Er hatte auch Schmerzen, aber er sieht sie wie Echo im Tal. Ja? Sie sind nicht echt. Ja. So, Schmerzen ist kein Problem. Unwissen ist Problem. Und durch weise Konfrontation mit den Schmerzen, wir lernen Wissen. Das ist Yoga. Was kann ich machen? Ich erkläre nur, was die alten Weisen sagen. Ich kann nicht bestätigen, aber so steht in den Büchern. Und ich bin ein Buchwurm. Und wenn Sie mir nicht glauben, ich kann euch zeigen, wo das steht. Also auf jeden Fall. So ist das in Yoga. In Yoga ist das ein bisschen anderes, als was wir normalerweise mit diesem Körper und Geist erleben. Aber wir müssen das glauben, dass es wirklich ist und dass wir mit diesem Körper erleben, dass es ein bisschen mehr Spaß ist, als was wir denken. So, man soll das nicht so ernst nehmen, alles. Das ist Weisheit, dass man lernt durch Meditation. Und jetzt, man muss immer anfangen mit dem, was man ohne zu großen Anstrengungen machen kann. Und das ist dann, je nachdem, wo man ist, man entscheidet. Zählen, wenn Zählen, ich habe erklärt, wenn Zählen ist leicht, dann verfolgen, wenn Verfolgen leicht ist, dann diesen Geist etablieren auf das Objekt. Und dann geht man zu Vipassana. Das ist normale Folge, dass jeder folgt normalerweise. Und diese Folgen, Schritt nach Schritt, lernt man. Und wenn diese Folge klar ist, dann kann man gehen zu Vipassana oder zu nicht-dualistischen Meditation. Egal. Je nachdem, wie man sich orientieren möchte. Für die nicht-dualistische Meditation dann ist sehr vorteilhaft, die allmählich, wenn die Meditation besser wird und viel mehr mühelos wird, dann sich konzentrieren an die Phase, was heißt Zwischenatmen, ja? Nach Einatmen. Bevor Ausatmenprozess anfängt, gibt es eine Lücke, dann wieder ausatmen, wieder eine andere Lücke. Dann Sie haben nicht zwei Objekte wie in Theravada, aber vier Objekte. Ja? Und dann, wenn diese Zwischenatmen klar wird, was passiert? Die Aufmerksamkeit dehnt sich auf den ganzen Körper, nicht hier. Das bleibt, das geht dann im Hintergrund und ganze Körper geht im Vorgrund. Das ist dann Anfang für diese, was Dolpo Tulku lehrt und so weiter, für die Meditationen über diese Prana, die feinere Atmen, die man dann im Körper lenken lernt. Entweder in diesem Körper Oder wie Sie lernen, die Tibetaner, nimmt man eine Initiation und der Guru gibt Genehmigung, dass man sich selbst als Bodhisattva visualisiert und dann die Energien in dem Körper von Bodhisattva betrachtet. Oder und dass man den Lehrer als Buddha, der jetzt in Gegenwart bleibt. Und wir sind sozusagen immer mit diesem Rheinland von Bodhisattva, Bodhisattvas leben in Reinheit, die leben in Sambhogakaya. Das erklären wir später vielleicht, die drei Körper. Ilona weiß schon davon, viel zu lernen. Dieser Nirmana Kaya geschaffene Körper ist in Yoga, wenn man tiefere Erfahrung in Yoga macht, ist mit Körper von Samadhi verbunden, und Körper von Samadhi ist verbunden mit dem wahren Körper, der niemandem gehört. Der heißt Dharma-Körper, Dharma-Kaya. Und Dharma-Kaya ist dann dieser unbewegliche Zustand des Geistes, von dem auch die Bewegung entsteht. Aber das genug für heute. Morgen setzen wir fort und vielleicht machen wir dann allmählich Interviews, je nachdem, wo man ist, dann gibt man. Dagi. Anita, okay. Dann wie spät haben wir uns? Ja, ich habe mehr als eine Stunde gesprochen, genug für heute. Dann wir haben Diskussion jetzt. Jemand hat irgendwelche Frage, was wir besprechen, was ich gesagt habe, ist klar. Für Ilona ist klar, für die anderen auch. Langsam, nicht. Wie lange hast du dich beschäftigt mit Meditation? Viele Jahre. 4 Jahre. Nee, viele Jahre, seit 94. Seit Also 94. eigentlich 20 Jahre. Aber nicht jeden Tag und so intensiv geübt. Ich habe ganz unterschiedliche Praktiken geübt. Also ich habe 10 Jahre habe ich das Lotus Lotus Sutra Sutra. rezitiert. Namyo Genau. Genau. Und habe vorm Gohonsom praktiziert und eben so ganz viel mit Mantra gemacht. Und da habe ich auch meine Erfahrungen gemacht, habe ich auch einige Erfahrungen gemacht. Ja, das ist sehr gut. Das alles ist sehr gut, aber diese tiefe Konzentration, dass ich lehre, ist sehr wichtig. Das ist gut für Orientierung, für Ja. Hingabe und so. Wunderbar. Aber nicht genug für tiefen Einblick in diese Realität, das über uns geht. Ja? Und dieser Einblick ist sehr wichtig. Dann lernst du die Meditation über Atmen, das ist okay. Das ergänzt sich alles. Nicht denken, dass es irgendwie andere Meditation ist. Alles ergänzt sich. Ja. Diese Namyoho Rengekyo ist wunderbar. Aber diese Gruppe meistens, sie machen zu viel Lärm mit Bom, Bom. Sie gehen überall Namyoho Rengekyo, Namyoho Rengekyo. Das ist ein bisschen zu. Für meinen Geschmack. Naja, also Aber Lotus Sutra ist wunderbar. Das hast du mehrmals gelesen, ja? ja. Also, Bedeutungsunterhalt. in die Altchinesisch, Altchinesisch wird also rezitiert. Kumaraji Es ist so ein machen. bisschen altchinesisch und ein bisschen japanisch, glaube ich, auch ein bisschen Ja, in Altchinesisch und Japanisch, dem Altjapanisch ist ähnlich. Sinne. Nur die Aussprache ist anders. Ja, aber dann habe ich auch noch sehr viel eben tibetischen Buddhismus. Also so mein Lehrer, der war Sogyal, also Sogyal Rinpoche. Und dann Rinpoche. Dolpo Trungpa, aber eben Sogyal Rinpoche ist so mein erster tibetischer Lehrer gewesen. Und ich praktiziere sehr viele Vajrayana, also den Zog und Rinpoche Sanchel und sowas. Ist auch laut. Jetzt ein Aber das ist. bisschen. Jetzt, das ergänze ich, ist kein Problem. Möchtest du andere Meditationen, lieber Farbe zum Beispiel, vertiefte Konzentration üben? Oder was Dich du mal möchtest, probieren, ich dich mal kann. probieren. Hast du versucht, lieber? Nein, nein, nein. Okay, Also dann. ich halt mehr so mit, also halt durch diese Praxis, die ich halt mache, diese Zogs, dass ich halt dann eben mich selber halt als Vajrasattva oder als Vajrakilaya oder irgendwie sowas visualisiere. Visualisieren. Und natürlich in der Praxis selber, der Zog ist ja auch immer wieder so eine meditative Erfahrung, die ich gemacht habe, würde ich sagen. Aber deswegen so, also ich kombiniere das dann immer mit so vielen Eindrücken und allem vielen, was ich gehört habe und erfahren habe. Und deswegen, ja, glaube ich, brauche ich jetzt wieder vielleicht irgendwie wieder so wie so ein Fokus, okay, wie kann ich jetzt weitergehen? Also so ein tieferes Verständnis von Meditation. Ja, wichtig ist, dass die Konzentration sich verbessert. Sonst Ich glaube, deswegen hatte ich auch vorher gefragt, eben, was bedeutet Konzentration, weil ich dann so gemerkt habe, dass mein Verständnis von Konzentration noch nicht stabil ist. Also, dass ich nicht so. Konzentration heißt, dass der mentale Objekt oder Symbol dann sehr, sehr tiefe Eindruck macht. So dass der Geist nicht von anderen Sachen beeinflusst wird. Das ist dann Konzentration. Und diese Sachen wie Mandalas und Mantras und so sind ein Mittel für, dass der Geist nicht wandert. Wenn der Geist nicht wandert, man kann ihn auf vielen Weisen benutzen. Wenn er wandert, dann auch wenn man lange übt, diese Resultate von Meditation, das ist die innere Stille, kommt nicht. Ne? Diese innere Stille ist, was wir wollen eigentlich. Das ist der Ziel von der wahren Religion, ist diese innere Stille zu geben. Ne? Egal, was man glaubt, wenn man das nicht hat, dann die Religion ist etwas da, ist, irgendwie muss falsch erklärt werden. Jeder will in der Stille, der kontemplatives Leben möchte. Die innere Stille, wenn es kommt, das ist dann Frucht von Meditation. Egal wie man meditiert, diese Frucht muss kommen. Und das wird kommen nur, wenn man diesen ersten Schritt stabil macht, und das ist Konzentration. Dass dieses mentale Objekt nicht wackelt. Und wenn es wackelt, ist es illusorisch. Wenn man zu diesem Punkt kommt, dann kann man viel mit dem Geist machen. Je nachdem, was man lernt, die tantrische Meditation, Zen-Meditation oder Vipassana, man kann viel machen. Aber wenn der Geist sich nicht stabilisiert hat auf dem mentalen Objekt und dieser Eindruck von dem mentalen Körper nicht sehr, sehr klar ist, dann Einsicht auch, was man immer liebt, wird immer an Oberflächen haben. Man wird nicht zufrieden. Ist das so? Ja, und die Zufriedenheit kommt von innerer Stille. Von wo anderes kann es kommen. Ist das wahr? Ja. Dagi, Das ist wahr. Ich suche noch, aber. ja, wenn man die hat, dann kann man ein bisschen spielen, da und hin und her und alles Mögliche experimentieren. Das ist der Vorteil von Mahayana. In Theravada muss man immer ernst sein. Und dadurch eigentlich, das ist schon kodiert, ja, wenn man Mönch ist, muss man dieses Standard, was man lernt in Theravada, dass die Laien können nicht tief Meditation üben und nicht tiefe Einsicht haben und so. Das lernt man nie im Mahayana sowas. Und in Tibet viele von den größten Lehrern waren Laien. In China auch. Aber muss man die Bedingungen haben, damit man im täglichen Leben diese innere Ruhe hat und dann kann man experimentieren. Deswegen ich betone immer diese Konzentration. Das ist sehr wichtig. Das ist Schlüssel für innere Ruhe. Was hat Carmen dazu zu sagen? Da stimme ich zu. Wie man sie kriegt, ist eigentlich nicht so wichtig. Ja. Überhaupt. Sollen wir unsere beiden Online-Teilnehmer fragen, ob sie noch Ja. sagen wollen? Wollt ihr was sagen? Ah, das sind unsere Freunde. Hallo, guten Abend zusammen. Ja, ich habe gehört von euren Abenteuer. Es tut Ja. mir sehr leid. Hindernisse. Aber Sie Ja, waren schon in Prag, habe ich gehört. Ja. ja. Ah ja, Ja. warum haben Sie sich nicht gemeldet? Das Handy, die Handys haben nicht mehr funktioniert. Nichts hat mehr funktioniert. Das Aber Navi hatte ich dann nicht. an Tankenstelle, überall werden SIM-Karten verkauft. Einfach tschechische SIM-Karte kaufen und Ja, das ist ja. hat nichts mehr funktioniert. Es war Haben Sie meine Nummer gehabt oder Nummer von Carmen? ja, aber die Handys haben nicht mehr funktioniert. Es hat nichts Carmen mehr, kann es erklären. hat nichts mehr funktioniert. Wir haben es ihr geschrieben. Es war wie in einem Traum. Aber Aber Sie haben es geschafft, wieder zurück nach Hause. Das ja, ist aber war nicht ganz leicht. aber jetzt können wir hier dabei sein und ja. Ja, was ich sagen wollte, ist, wir haben begonnen mit buddhistischer Praxis mit Zen. Und das hat auch gut funktioniert. Aber irgendwann war irgendwie zu wenig Buddha dabei. Und dann haben wir uns an Dalai Lama, His Holiness, orientiert. Und ja, haben uns mehr mit tibetischem Buddhismus beschäftigt und Mahayana. Sehr schön. Aber für mich ist ein Schlüsselerlebnis gewesen, als wir die Theravada-Schriften gekauft haben, die mittlere Sammlung und die längere Sammlung. Das konnten wir, die gibt es in deutscher Übersetzung von Richard Wilhelm, nicht Richard, von, Richard Wilhelm ist der das ist Chinese. die Ging, das ist die Ging, ja. Wie heißt der? Ist egal, ist egal. Jnana Tilokan, ne? Der hat auch Auch, aber es gibt noch den, ich Bhikkhu weiß nicht. Bodhi. Bhikkhu Bodhi auf Englisch Auch übersetzt. Der nicht. ist ja gut. Rita guckt. Ja, und das konnten wir lange überhaupt nicht genießen, also gar nicht lesen. Und nach einem. Eugen Neumann ist das. Ah ja. Ja, genau. Ja. Karl Eugen Neumann. Ich kann Herr nicht sehen. Neumann, das ist schon sehr alt. Ja, Ja. genau. Und irgendwann konnten wir es plötzlich lesen und verstehen. Und Und da war klar, dass Meditation einfach wichtig ist und wir das einfach wieder sehr konzentriert angehen müssen, weil wir ja jetzt auch schon älter sind. Und ja, und ja, es war Gelegenheit, sie kennenzulernen und wir freuen uns sehr, dabei sein zu aber können. seitdem weiß ich halt, dass Theravada ist die Grundlage. Theravada ist sehr wichtig, Und wenn natürlich. Ich man bin sehr dankbar, dass ich das lernen konnte mit kompetenten Lehrern. und ich Dann, denke. was man immer lernt, wenn man lernen möchte, und ich wollte immer lernen, ich war nie zufrieden, einfach eine Methode und immer da. Ja. Wenn man lernen möchte, dann, wenn man diese Grundlage hat, dann kann man so viel lernen. Aber wenn Ja. die Grundlage nicht da ist, dann Ja. irgendwie Ja. ist Gefahr von Oberflächlichkeit. Ja. Genau, ja, und ich bin So ja. viele Theorien, Genau. aber keine Grundlage in Praxis. Ja, Diese genau. Grundlage für Disziplin, und das ist die Grundlage. Theravada ist Ja. wunderbar. Ist ein Schatz. Ja, die buddhistischen Schriften, die sind auch die Erklärung für die ganzen Kommentare, die Nagarjuna und so weiter geschrieben haben. Und wenn man die kennt, dann versteht man das Die machen vorher. alle Sinn, wenn man diese Grundlage hat. Ja, Aber genau. wer hat diese Das war Grundlage? so ein Schlüsselerlebnis, ja. Er hat alle diese Schriften, er hat studiert und Ja, genau. ist darauf basiert. Das ist Ja. nur tiefere Interpretation von, Ja. und diese Interpretation geht, kann immer tiefer gehen, wenn man Genau. diese Yoga-Methoden sowie tibetanischer Buddhismus anwendet. Die sind auch gut. Ja. Ja. Ja. Aber die Grundlage ist halt Theravada. Die Schriften, Grundlage ist die Theravada. Schriften, Oder? und wenn man das dann lesen kann, dann lernt man den Erhabenen ein bisschen kennen und den Ananda und den Shariputra und den Mahamoggallana, und das ist so wunderbar. Ja, die ganze Ja. Situation einfach. Ich. Erst konkret und dann abstrakt. Ja, das ist. Ja, genau. Ja. Oh ja. Ja, die Theravada-Schriften lernen. Ich habe dann in Indien gelebt, dann führt man solche Familiarität mit allen diesen Orten und mit Ja. irgendwie, das ist immer lebendig. Ja, Ja. die Zeit löst sich auch auf dann. Also es ist so, die Gegenwart wird anders. Ja, das ist Und interessant. dann auch die Hauptübung ist in Gegenwart bleiben, und das ist die Grundlage. Diese Grundlage ist dieselbe, auch im Zen, Ja. haben wir Auch gestern in auch die. gemerkt. Na Ja, da gut, hapert es dann noch ein bisschen. es tut mir sehr leid, dass Sie so schlechte Erfahrungen in diesem Land gemacht haben. Ja. Oh nein, Nächstes Mal. alles gut. Ja. Nächstes Mal fahren wir zusammen. Oh ja, das ist eine tolle Idee. Das würden wir gerne machen. Ist Ja. gut, wenn man einen Scout Auf hat. Deutsch sagt man, es ist mir Ja, Das kenne ich. Ja. Na okay. gut. Wir werden es schaffen. Es gibt Alles gut. Landkarten, da stehen die tschechischen Orte mit deutschen Namen da. Aber Aber das ist nützt einem naja, gar nichts. ja, vor der Kriegszeit war alles anderes, da war es zweisprachig, ne? Tschechisch und Deutsch waren die offizielle Sprachen. Durch die Nazis hat sich alles ist anderes jetzt. Ne? Was kann man machen? Wir sind Opfer von Geschichte. Jetzt genauso. Dann müssen wir uns bemühen, dass wir nicht dumm sind und nicht diese Massenpsychologie davon das als Objektivität nehmen. Adaptieren, ja, nicht adaptieren. Schön, dass wir Dafür dabei sein können. Vielen Dank. ist der Buddhismus wunderbar. Na gut, dann schönen Abend noch und Dankeschön. Gleichfalls ja. euch auch. Und wir praktizieren einfach das mit diesem Plan. Ihren Tagesplan machen wir hier. Also den machen den halt auch mit. Na Vielen gut. Dank, ja. Langsam machen wir weiter und vielleicht in Zukunft, wenn die Meditationshalle steht, wir machen dann für mehrere Leute, ja, auch ein Retreat. Und der Dolpo-Tulku wird auch dabei. Dann machen wir einen guten Kollektiv zusammen. Und Das wäre gut, ja. wir bringen uns in gute Atmosphäre, etwas besseres Leben zu führen. Das. Das wäre schön, ja. Okay. Okay. Dann wir meditieren eine halbe Stunde und dann rezitieren wir am Ende wieder. Und Übergabe, Verdienst, Diskussion, dann machen wir so viel heute. Und morgen dann vormittags bin ich nicht da, aber ihr seid hier zu Hause, kein Problem. Und nehmen Sie, was Sie brauchen. Carmen wird, nicht Carmen, Monika, wird was vorbereiten. Ich glaube, so Eier und Brot und Käse und Gemüse und so. Und es gibt noch Reis, dann und alles Mögliche dann zum Mittag. Ja, Mittag sind wir schon da. Und dann Monika wieder kochen. Hoffentlich essen wir wieder um 1. Und dann geht es weiter wie üblich. Okay. Dann Programm ist klar. Dani hat was zu sagen da. Ilona. Alles klar. Wir haben. Wie spät haben wir es? Na gut, dann meditieren wir eine halbe Stunde, ist okay. Und 24 Minuten schon. Ja. Spannend. Jetzt mir das Licht erneut nicht mehr. Wenn ihr nicht seht, nichts. Namo Ratnatraya, Namo Arya Avalokiteshvaraya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya, Om Sarva Bhayeshu Tranakaraya, Tasmai Namaskritya Imam Arya Avalokiteshvara, Tava Nila Kanta, Namo Hridayam Avartaishyami, Sarva Artha Sadhanam Shubham Ajeyam, Sarva Bhutanam Bhavamarga Vishudakam, Om Tat Yatha Aloke, Aloke, Loka Mati Atikrante, He, Hare Maha Bodhisattva, Smara, Smara, Hridaya, Guru, Guru, Karma, Sadhane, Sadhane, Dhuru, Dhuru, Vijayante, Mahavijayante, Dhara, Dhara, Dharendreshwara, Chala, Mala, Vimala, Amala, Muktir, Ehi, Ehi, Lokeshwara, Raga, Visham, Vinashraya, Dvesha, Visham, Vinashraya, Moha, Chala, Visham, Vinashraya, Hulu, Hulu, Mala, Hulu, Hulu, Mala, Bulu, Bare, Padma, Nabha, Sara, Sara, Siri, Siri, Bodhya, Bodhya, Budhaya, Budhaya, Maitreya, Nirakanta, Darshana, Swaha, Mahasiddhaya, Swaha, Siddha, Yogeshwaranya, Swaha, Nirakantaya, Swaha, Chakrayuktaya, Swaha, Padmahastaya, Swaha, Shankashuddhane, Bodhanaya, Swaha, Vama, Vishastita, Krishna, Jinaya, Swaha Vyagra Charma Nivasanaya, Swaha Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokiteshvaraya, Om Siddhyantu Mantra Padaya, Swaha. Om Namo Bhagavate Arya Pragya Paramitaya, Arya Avalokiteshvara, Bodhisattva Gambhiram Prajaparamitacharya Charamano Vyavalokaya Tisma Panchaskandhastamsha Svabhava Shunyana Pashatisma Iha Shariputra Rupam Shunyata Shunyata Eva Rupam Rupam na Pritak Shunyata Shunyataya Pritak Rupam Yatrupam sa shunyata, ya shunyata tatrupam. Evameva vedana samya, samskara vijnanam. Iha shariputra sarvadharma, shunyata lakshanam, anutpana nirudhama, vinamah. Aparipurna, asmat chariputra shunyatayam, na rupam, na vedana, na samya, na samskara na vijnanam na chakshu shrotra grahana jiva kamya manamse na rupa shabda gandha rasa spashtamya dharmaha na chakshu vijnana dhatu yavam na mano vijnana dhatu na vidya na vidya akshayo yavam na jaramaranam na jaramarana akshayo na dukha samudaya nirodhamavigaha na jnanam na praptena na aparantehi tasmat chariputra prapti vada bodhisattvasya pragya paramita mashritya viharati achita avarana chita avarana namasti vada atrasto viparyasa atikranto nishna nirvana prapta priyadva vyavastita sarva sambuddha pragya paramita mashritya anuttama Samyak Sambodhi, Abhisambuddha, Tasmajyatamiva, Padaparamita Mahamantra, Mahavidyamantra, Anuttaramantra, Sama-Asama-Mantra, Sarva-Dukha-Prashamana-Satya, Amitya-Tvat-Padaparamitaya, Ukto-Mantra-Padyatha, Gate-Gate-Paragate, Parasangate, Bodhisattva, Gate-Gate-Paragate, Parasangate, Bodhisattva, Gate-Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisattva. Yuan ni zi gong zhe bu jing jie, wo de ni jiong san jie gong chen bo dao. We refer things from this poetic praxis, sich an alle Wesen verbreiten, damit wir den Zustand von Buddha erreichen und ohne Buddha. Das ist noch so. Sind habe ich daran bedacht, dass wenn wir das haben, dann sind wir ja immer in Ruhe. Dann möchte ich lernen und gehen vom Leben. Warum nicht? Na gut, dann gute Nacht und bis morgen. Gute Nacht, ihr zwei. Gute Nacht.